in den nächsten 5 Viertelstunden das neueste Hörspiel von Wolfgang Hildesheimer. Die Ursendung einer Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk, Radio Bremen und RIAS Berlin. Wolfgang Hildesheimer hat es Biosphärenklänge genannt. Ein Mann und eine Frau versuchen in ihrem Haus, das mitten in der Natur steht, die Zeichen zu lesen und zu deuten, von denen sie nicht wissen, ob es überhaupt Anzeichen sind, das Hundegebell, die tote Krähe. Und sie wissen, dass wir zwar gelernt haben, Bücher zu lesen, aber kaum in der Lage sind, die Zeichen zu entschlüsseln, die aus der Natur auf uns zukommen. Es sprechen Gisela Zoch und Gerd Westphal. Ist etwas geschehen? Ja. Was? Ich weiß es noch nicht. Diese Art Scherze machst du Gott sei Dank selten. Es ist kein Scherz. Etwas ist geschehen. Aber ich kann dir noch nicht genau sagen, was. Dann sag es mir ungefähr. Ich möchte erst abwarten, ob das Gefühl verschwindet oder ob es sich einnistet und ausbreitet. Ach so, es handelt sich um ein Gefühl. Um ein sicheres Gefühl. Ist dir nicht wohl? Das ohnehin nicht. Aber wenn es nur das wäre. Mein Unwohlsein ist sozusagen exemplarisch. Ich fühle mich irgendwie auserlesen. Bitte, geht es nicht auch ohne Dichtung? Leider im negativen Sinne auserlesen. Kannst du nicht ein wenig deutlicher werden? Noch nicht. Vielleicht bald. Bis jetzt ist es eher noch ein Vorgefühl. Hast du etwa wieder diese Schmerzen, wo du nicht bist? Gewissermaßen. Das heißt, Schmerzen sind es nicht. Noch nicht. Mein Gespür streckt seine Fühler aus. Und wohin? Über die Erde. Geht es auch mit weniger Pathos? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber leider geht es diesmal nicht. Ich bin an der Verarbeitung einer Wahrnehmung. Wahrnehmungen sind mitteilbar. Im Allgemeinen ja. Nur fehlen für nie gemachte Wahrnehmungen noch die rechten Worte. Versuch es mit einer Umschreibung, das ist deine Stärke. Irgendwann stößt man an die Grenzen seiner Stärke. Dies scheint der Moment zu sein. Ich bitte dich, sprich nicht in Rätseln, sonst bekomme ich wirklich Angst. Ich fürchte, die wirkliche Angst kommt erst, wenn ich nicht mehr in Rätseln spreche. Sofern ich dir bis dahin noch zuhöre. Gut, also. Deutlicher. Es hat mich plötzlich etwas angerührt. Kennen wir das nicht? Ist es nicht wieder der Tod? Er rührt dich doch dauernd an in irgendeiner Gestalt. Er ist dir doch lebensnotwendig. Ja, nur diesmal ist es nicht nur der meine. Eher ist es unser aller Tod. Du bestehst darauf, dass es ohne Pathos nicht geht. Absolut. Das erschwert natürlich das Verständnis. Diesmal hat er keine poetische Gestalt. Er kommt aus prosaischeren Zonen. Wer? Der Tod. Ach so, ja. Wie du weißt, ist mein Sinn für kosmische Empfindungen ein wenig verkümmert. Ich spüre selten Luft von anderen Planeten. Es handelt sich nicht um andere Planeten, sondern um den unseren. Aha, siehst du? Wir kommen der Sache schon näher. Vor allem aber kommt die Sache selbst näher. Jedenfalls haben wir eine äußere Begrenzung festgestellt. Wir können beginnen abzustreichen. Außerhalb unseres Erdkreises ist also alles in Ordnung. Dort bin ich im Augenblick nicht, aber ich denke ja. Die Sonne tönt nach alter Weise. Ich nehme es an. Gott sei Dank höre ich sie nicht. Gott sei Dank. Manchmal würde ich dir nämlich auch das zutrauen. Ich hoffe nur, dass wir nicht bald etwas viel Schlimmeres hören. Vielleicht könntest du jetzt doch den Sprung in die Erklärung wagen. Du quälst mich. Was ist geschehen? Die Mitteilung lohnt sich nicht mehr. Bevor sie verstanden wird, hat die Sache selbst uns ereilt. Ich dachte ja auch nicht an eine Verkündigung, sondern an mich. Ich bin mit meinem Zuspruch bald am Ende. Am Ende, ja. Vielleicht sollte ich das als mein Stichwort aufgreifen. Wir sind alle mit unserem Zuspruch am Ende. Und nicht nur damit. Wer sind wir? Die Menschheit. Nein, versuchen wir es ohne Pathos. Die Erdbevölkerung. Und das ist es, was du spürst? Ja. Um es lapidar zu sagen, unser aller Ende hat begonnen. Nichts Geringeres. Immerhin ein Anhaltspunkt. Aber hat dieses Ende nicht schon vor Jahren begonnen? Doch. Nur gibt es da einen erheblichen Unterschied zwischen der messbaren und sichtbaren Feststellung und der Erfahrung am eigenen Leib. Was verseucht ist, wird zwar registriert. Was abstirbt oder abgestorben ist, das stellen wir fest oder wir sehen es, aber Jetzt beginnen wir, es in uns zu spüren. Ich spüre noch nichts. Du wirst es bald spüren. Von uns beiden bin ich der Barometer und der Seismograph. Aber wir haben ja oft genug festgestellt, dass du niemals weit hinter mir hergehst. Willst du damit sagen, dass du die sogenannte Erträglichkeitsgrenze erreicht hast? Meine Liebe, die haben wir nun wirklich vor langem erreicht. Weshalb wären wir sonst hierher gezogen? Weil du ein Idylliker bist und einen Hang zum Landleben hast. Gut, also weshalb haben wir auch hier angefangen, unser Wasser in Flaschen zu kaufen, anstatt es aus der Quelle oder der Leitung zu trinken? Weshalb schälen wir auch hier die schönsten Früchte und essen keine Fische mehr? Das sage ich doch, das Ende hat schon vor Jahren begonnen. Aber es ist ein langes Ende. Und wo lag die Erträglichkeitsgrenze? Diesseits oder jenseits dieses Beginns? Die Grenze ist ja kein Strich. Sie ist ein weites Niemandsland, in dem sich zunächst jeder auf seine eigene Art zurechtzufinden hat, bis er die Spürbarkeitsgrenze erreicht. Und die hast du jetzt erreicht? Ja, ich bin schon etwas tiefer im feindlichen Gebiet. Erträglichkeit, das ist Sache des Körpers. Der nimmt das Gift auf und lässt es in sich lagern. Da versteckt es sich in den Ecken und Winkeln der Organe und Gelenke. Wenn es sich dort allmählich häuft, beginnt es sich mitzuteilen. Zunächst nur als eine kaum spürbare Andeutung, aber dann beginnt die Seele zu reagieren. Deine Seele. Andere denken einfach, sie seien krank. Natürlich, das sind sie ja auch. Und zwar unheilbar, die Endepidemie. Gut, also, ich warte auf die Signale aus meinem Körper. Vielleicht hat sich bei mir noch nicht genügend Gift festgesetzt. Oder die Ebene meines Gespürs liegt tiefer, als wir dachten. Sie liegt bei allen verschieden. Der eine mag schon im Unerträglichen versinken und der andere spürt noch nichts. Aber auf jeden kommt es jetzt zu. Es ist wie auf einem Schlachtgemälde. Alle Figuren sind notgedrungen in dasselbe Geschehen verwickelt. Die einen liegen bereits zu Tode getroffen am Boden, während die anderen noch zu Pferd sitzen und kämpfen. Und vielleicht doch noch den Sieg davontragen, dessen Opfer die Toten sind. Diese Art der Zuversicht steht dir schlecht. Betrachte sie als Trotzreaktion. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich mich gegen deine Zukunftsbilder wehre. Jedenfalls kann von einem Sieg nicht mehr die Rede sein. Aber das brauche ich dir doch nicht zu erzählen. Nein, das brauchst du nicht. Erzähl mir lieber von deinem Gefühl, damit ich weiß, was ich zu erwarten habe. Was spürst du? Eine Erregung. Und gleichzeitig eine Art Lähmung. Sie dringt von überall ein, durch die Haut, und breitet sich gleichmäßig aus. Das ist schwer vorstellbar. Deshalb wollte ich es dir ja auch nicht beschreiben. Wird es schlimmer? Im Augenblick ist es stationär, insofern ein Fließen stationär sein kann. Das Gefäß füllt sich. Vielleicht bleibt es zunächst für eine Zeit stationär. Du meinst, es gebe zunächst eine Art Karenzzeit, eine Periode der Schonung, die uns erlauben würde, unsere Hoffnungen eine nach der anderen zurückzuschrauben. Ich meine, die Hoffnung, dass es jemals wieder besser werden könne. Für mich war es bis eben noch gut genug, bis du angefangen hast, davon zu sprechen. Das scheint dir nur so. Aber reden wir jetzt nicht mehr davon. Möglicherweise hast du recht. Und die frühen Stadien dauern so lang, dass man sich zunächst an sie gewöhnt. Ich habe dein Stadium noch nicht erreicht. Sei mir deshalb bitte nicht böse, wenn ich dein Befinden zunächst als Gegenstand deiner Fantasie betrachte. Tu das. Solange es dir der Zustand gestattet. Wahrscheinlich ist es auch zunächst noch das Beste für dich, bei deiner Trotzreaktion zu bleiben. Na, erinnere dich, dass deine Fantasie immer vorgegriffen hat. Etwas, das vorgreift, nennt man nicht Fantasie, sondern Ahnung. Ach, du bist wie der Junge in der Geschichte, der allzu oft gerufen hat, der Wolf kommt. Und schließlich kommt der Wolf. Nur gewiss, irgendwann kommt er, aber dem Jungen glaubt man es nicht mehr. Zu Unrecht. Meiner Meinung nach hat der Junge recht, er hat eine Taktik der Aufstörung entwickelt. Wie du? Ich? Ich wollte, ich hätte irgendjemanden aufgestört. Außer mir? Außer dir, ja. Offensichtlich hat es selbst bei dir nicht genützt. Na, wie hätte es nützen sollen? Ich kann nicht in ständiger Erregung leben. Du wolltest mir dein Gespür aufzwingen. Aber wozu? Wozu? Das wird sich jetzt bald zeigen. Na, wenn es sich zeigt, ist es immer noch früh genug. Vielleicht hast du recht. Ich habe es dir schwer gemacht. Vielleicht hätten wir uns trennen sollen. Es gab schöne Zeiten, als die Zukunft noch fern war. Aber wenn deine Ahnungen unerträglich werden, ist es immer noch zu überlegen. Ich fürchte, es ist zu spät. Was jetzt unerträglich wird, sind nicht meine Ahnungen, sondern es ist das Geahnte. Und du meinst, deshalb bleiben wir lieber zusammen? Ja. Irgendetwas muss uns ja zusammengehalten haben. Im Augenblick jedenfalls scheint dieses Irgendetwas uns eher zu trennen. Nicht mehr lange, warten wir ab. Schon das Abwarten ist schwer erträglich, wenn für nichts anderes mehr Zeit bleibt. Ich weiß. Ich werde mich zusammennehmen und der Situation ohne Pathos begegnen. Ich fürchte, das ist dir nicht gegeben. Es wird eben immer schwerer, dem Pathos auszuweichen. Für dich, für mich nicht. Jede Lage bedingt einen bestimmten Ausdruck und ein bestimmtes Vokabular. Die Augenblickliche ruft geradezu nach Beschwörungen. Ich bitte dich... Später wirst du es einsehen, vielleicht schon bald. Es wird mir, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, auferlegt. Aber lassen wir das jetzt. Ich schlage vor, wir tun das Geschehe nichts, gehen wir in die Küche und kochen. Wann kommt Martin? Gegen eins, sagt er. Und wie viel Uhr ist es jetzt? Sag mir nicht, dass deine Uhr stehen geblieben ist. Warum sollte meine Uhr stehen geblieben sein? So schematisch wickeln sich die Dinge denn doch nicht ab. Und schon gar nicht wie im Märchen. Das heißt, vielleicht ist meine Uhr wirklich stehen geblieben. Aber ich weiß es nicht, denn ich habe sie nicht an. Bist du mit deinem Monolog fertig? Ja. Dann komme ich auf deine Frage zurück. Es ist jetzt kurz nach 12. Höchste Zeit, mit dem Kochen zu beginnen. Du weißt, dass Martin nicht gern hilft. Im Labor hat er genug mit Geräten zu tun. Ich schlage vor, dass wir mit Martin in die Stadt zum Essen fahren. Offensichtlich habe ich dir die Lust am Kochen verdorben. Na, das ohnehin. Es tut mir leid. Oder bedeutet es etwa, dass sich auch in dir bereits eine gewisse Lethargie bemerkbar macht? Das auch, aber wundert dich das? Nein, ich habe es erwartet. Dennoch, wir wollen nicht in der Stadt essen. Erstens schmeckt es in den Restaurants nicht mehr. Ja, das gehört ja mehr oder weniger zu deinem Thema. Allerdings, aber du hast es ja selber schon mehrfach festgestellt. Zweitens, Martin ist einer der größten Bewunderer deiner Kochkunst. Ja, das weiß ich. Nur leider haben wir nichts zu essen im Haus, außer ein paar Resten und Büchsen. Ich verstehe dich nicht. Du wusstest doch, dass Martin kommt. Er hat gestern Abend angerufen, da war seine Bestellung zu spät. Und heute Morgen, leider muss ich es dir sagen, zwar ist meine Uhr nicht stehen geblieben, aber die Telefonleitung war tot. Ein weiteres Vorzeichen. Diese Deutung habe ich vorausgesehen. Sie liegt ja auch nahe. Dennoch als Vorzeichen verhältnismäßig unbedeutend, sagen wir ein zweifelhafter Grenzfall, allerdings unangenehm. Um 9 wollte ich bei Rigamonti eine Bestellung aufgeben. Die Leitung war tot. Um 9:30 habe ich es nochmal versucht. Um 10 wieder. Und die Leitung ist nicht wieder aber? Nein, leider nicht. Und warum hast du es mir nicht gesagt? Das hätte dich noch mehr beunruhigt. Um 9 war ich noch ruhig. Auch um 10 Uhr noch. Das scheint dir jetzt so. Du warst den ganzen Morgen unruhig. Trotzdem wollte ich es dir sagen. Aber dann kam deine Ahnung. Du wolltest mich schonen. Wundert dich das? Nein. Versuchen wir die Angelegenheit als einen Zufall zu betrachten. Wenn du es kannst, von mir aus gern. Kannst du es nicht? Vielleicht könnte ich es, wenn ich wüsste, dass du es wirklich tätest. Wie gesagt, ich will es versuchen. Leider kann ich über meine Ahnungen nicht gebieten. Ich könnte es selbst dann nicht, wenn meine Vernunft mir zur Hilfe käme, was sie nicht tut. Im Gegenteil, sie unterstützt meine Ahnungen. Eine tote Telefonleitung bedeutet nicht, dass du die Spürbarkeitsgrenze überschreitest. Nicht unbedingt. Aber es fällt ins Gebiet der technischen Nebenwirkungen. Jener unerwarteten Effekte, die kein Wissenschaftler einkalkuliert hat. Und selbst wenn es nicht so ist, es schärft natürlich meinen Zwang, nach anderen Unregelmäßigkeiten zu suchen. Gegen dieses Suchen kann ich jetzt nichts mehr tun. Es sucht in mir, ohne dass ich es will. Na, vielleicht sollte ich jetzt wirklich meine Uhr holen und sehen, ob sie stehen geblieben ist. Tu es nicht. Hast du Angst? Nein, das wäre kindisch. Wie wenn man nachts unter das Bett sieht, um festzustellen, ob nicht vielleicht doch ein Einbrecher darunter liegt. Na, ist nicht dasselbe. Nichts spricht für die Gegenwart des Einbrechers, aber vieles spricht für das Nachlassen unserer Apparaturen. Wenn du es nicht lächerlich findest, bei den kleinsten Dingen Bestätigung zu suchen, dann will ich dich nicht hindern. Du hast recht. Ich wollte mich doch zusammennehmen. Ich wäre dir dankbar. Ich spiele dir hier eine Szene vor, in der du nicht nur mein einziger Zuschauer bist, sondern auch als mein einziger Zeuge auftrittst. Und zwar Zeuge eines Vorgangs, der durch nichts bewiesen ist, als durch meine Unruhe, die, wie wir wissen, nicht selten ist. Leider stelle ich fest, dass mich inzwischen dein Versuch der Zurücknahme noch weniger überzeugt als der Ausdruck deiner Ahnungen. Es ist schwer, es dir recht zu machen. Ja, verzeih. Ich weiß, es ist nicht deine Schuld. Unglücklicherweise muss einer der Erste sein, der das Ende spürt. Ausgerechnet ich bin es. Ist es schlimmer geworden? Dieses lähmende Gefühl breitet sich aus. Es wälzt sich langsam durch die Glieder. Natürlich verstärkt durch die tote Telefonleitung. Obgleich ich das eine vom anderen zu trennen versuche. Beschreib mir das Gefühl. Du bist seltsam beharrlich. Bedeutet das etwa, dass du selbst etwas spürst? Nein. Das heißt, ich weiß es noch nicht. Du hast ja leider die Gabe der Suggestion. Ob ich jetzt das Opfer des Zustandes werde oder deiner Beschwörungen, kann ich noch nicht erkennen. Du spürst etwas. Ich sehe es dir so an, wie du es mir angesehen hast. Ich bin es gewohnt, an dir abzulesen wie an einem Barometer. Der aber bisher immer nur sein eigenes Wetter angezeigt hat. Diesmal war es anders. Es sah aus, als ob du plötzlich etwas von Weitem hörtest. Und wie sieht man aus, wenn man plötzlich etwas von Weitem hört? Du warst abwesend. Oder besser anwesend in der Weite, in der du etwas zu hören schienst. Es wurde mir unheimlich. Unheimlich, ja. Aber gehört habe ich nichts. Vielleicht habe ich unbewusst nach dem Richardson-Effekt gesucht. Nach was? Nach dem Richardson-Effekt. Einem Tun. Etwas Furchtbares. Ein Endeffekt, sozusagen. Aber es war nicht Angst, was ich gespürt habe, sondern gewissermaßen ihre endliche Rechtfertigung. Angst forscht im Dunkeln und tastet doch nach ihren Ursachen, die sie vielleicht niemals findet, weil sie zu nahe liegen, nämlich in der ängstlichen Seele selbst. Nur eben schließt sie die Möglichkeit anderer Ursachen nicht aus. Angst vor einer schweren Krankheit ist schon an sich quälend. Furchtbar wird es dann, wenn man die gefürchtete Krankheit auch wirklich hat. Du spielst mir wieder dein Todesspiel vor. In einer neuen Variante. Aber diesmal liegt die Krankheit anders. Zwar geben sich die Erreger noch kaum zu erkennen, aber die Diagnose ist eindeutig, ich spüre es. Es handelt sich um nichts Geringeres als das physische Ende des Lebens auf der Erde. Wie langsam oder wie schnell sich der Prozess entwickelt, weiß ich noch nicht. Aber wenn er zu Ende ist, wird die Erde nur noch eine leblose, ausgetrocknete Kugel sein. Du sprichst wie ein Prophet. Ironie trifft mich nicht mehr. An Hilflosigkeit prallt sie ab. Und hilflos sind wir jetzt alle. Schuldig oder unschuldig. Jedenfalls begehre ich nicht, schuld daran zu sein. Der Dichter. Ja, er heißt Matthias Claudius. Nur meinte er etwas anderes. Er meinte den Krieg. Damals führte die Beschwörung des Furchtbaren eben noch nicht so weit. Glückliche Zeiten, glücklicher Mann. Ja. Das Gefühl, überall auf der Erde anwesend zu sein, kannte er wahrscheinlich nicht. Dabei bin ich heute mit diesem Gefühl wahrscheinlich nicht allein. Es muss andere geben. Dass ich spüre, wie sich jetzt die Natur zu versagen beginnt, bedeutet ja nicht, dass ich übernatürliche Gaben habe. Immerhin solche, die ich offensichtlich nicht habe. Das Geschehen hat ja nicht eingesetzt wie der Anfangsakkord einer Sinfonie, den alle gleichzeitig hören. Nur haben die meisten es verdrängt. So schlimm wird's ja nicht gleich werden, haben sie gesagt. Erträglichkeitsgrenze, ein Wort aus der Zeitung. Einer las es dem anderen vor und der andere sagte schrecklich. Und damit war das Thema wieder für lange erledigt. Jetzt ist sie erreicht, die Erträglichkeitsgrenze. Zumindest von einer Vorhut. Die Truppen folgen nach, zwangsläufig. Das bedeutet aber nicht, dass wir an dieser Grenze unser Lager aufschlagen, sondern dass wir mit jedem Augenblick tiefer ins Gebiet der Unerträglichkeit vorstoßen. Von welcher Erträglichkeit sprichst du eigentlich? Der Strahlen oder der Luft? Sprichst du vom Lärm, von Giftstoffen? Welcher Faktor jetzt den Ausschlag gibt, weiß ich nicht. Nach dem unmittelbaren Geschehen wirst du nachher Martin fragen können. Er ist Experte. Er sitzt am Schaltbrett. Er kontrolliert die Messungen. Wenn das eine entgleitet, schlägt das andere aus. Vielleicht ist er beunruhigt und spricht davon, was geschehen will. Und ich werde ihm bestätigen, dass es bereits geschieht. Wen willst du anrufen? Niemanden. Ich wollte mir nur die tote Leitung bestätigen lassen. Zum Kochen wäre es jetzt ohnehin zu spät. Martin wird auf seine geliebte Pastete zu verzichten haben. Du meinst, für Martin beginnt das Ende damit, dass er auf seine Pastete zu verzichten hat. Ein verhältnismäßig leichter Schlag als Einführung. Da sind wir schon weiter, oder nicht? Sei ehrlich, du spürst es auch. Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche, dein Gefühl nachzufühlen, aber es widersetzt sich in mir. Ich glaube, ich spüre nur das Widersetzen. Wie spürt man das? Wie eine Aufwallung. Die Nerven tasten den Körper ab. Und du meinst also immer noch, bei mir handle es sich um einen hypochondrischen Anfall. Einen von vielen. Vielleicht etwas stärker als sonst, etwas härter. Symptom zunehmender Reizbarkeit, aber im tiefsten Grund nicht ernst zu nehmen. Ah, bitte verhör mich nicht. Nichts liegt mir ferner. Einerseits kenne ich deine Zustände, wenn deine Fantasie beginnt, dich zu beherrschen. Andererseits weiß ich auch von den Grenzen der Erträglichkeit und fürchte sie nicht weniger als du. Und du weißt, dass sie eines Tages überschritten werden. Nur denkst du, dass dieser Tag eben niemals wirklich kommt. Das ist kein Denkprozess. Sondern? Nenn es Hoffnung, wenn du willst. Und die Hoffnung hast du immer noch. Sieh mich an und sag mir ins Gesicht, dass ich mir dies alles nur einbilde. Dass du meine Hirngespinste satt hast. Vielleicht beruhigt es mich, wenn du meine Feststellungen bagatellisierst. Dazu habe ich für dich zu wenig Autorität. Du weichst aus. Aber du hast recht. Für mich hast du wirklich keine Autorität. Du bist nicht der Arzt, der einen Katarrh feststellt, wo man Lungenkrebs vermutet hat. Das würde auch nicht mehr helfen. Vielleicht hilft Martin. Er hat die Autorität. Er wird dir die Ursachen erklären. Die Ahnungen wird er dir nicht abnehmen können. Er wird sie wahrscheinlich gar nicht glauben. Ein kühler Rechner wie er braucht keine Bestätigung. Ich glaube, er will sie gar nicht. Zumindest nicht, solange er nicht an die unbekannten Maximalgrenzen stößt. Denn dann mag alles anders aussehen. Wenn das Unheil auf den Skalen der Messinstrumente nicht mehr erscheint, sondern aus der Luft herabkommt, wie jetzt. Wie sieht es eigentlich draußen aus? Alles still. Der Himmel blau, man könnte sagen, ein besonders schöner Herbst. Ich denke, viele sagen es auch. Kein Geräusch. Seltsam windstill. Na, das ist es doch oft. Um die Mittagszeit beinahe niemals. Jetzt verschieben sich bereits unsere Sichten des Alltäglichen. Vielleicht waren sie immer verschieden. Nur hat sich die Feststellung nicht gelohnt. Es ist nicht oft so still. Aber gut, schließen wir das Seltene aus. Diese Ruhe zum Beispiel. Als kämen hier sonst so viele Leute vorbei. Du hast recht, es kommen auch sonst nicht viele Leute vorbei. Aber es ist anders. Alles ist jetzt anders. Du meinst, die Leute, die nicht vorbeikommen, kommen auf andere Weise nicht vorbei. Ist dir die Laune zu dieser Art Kommentar noch nicht vergangen? Oder die Leute, die nicht vorbeikommen, sind andere als die Leute, die sonst nicht vorbeikommen. Im Augenblick, meine Liebe, ist deine Wirklichkeit nicht die meine. Oder sagen wir, sie ist noch nicht die meine. Wie viel Uhr ist es? 12:45. Dann sollten die Kinder von Durante jetzt vorbeikommen. Die Schule schließt doch 12:30. Sie kommen nicht immer vorbei. Nicht immer, aber meistens. Rechnen wir das also nicht als Symptom. Nur eben, es trifft wieder das Seltenere ein. Du weißt aber, dass sie oft die Landstraße unten entlang gehen und dann den steilen Weg zum Durantehof nehmen. Ja, wenn es regnet. Und dieser Weg hier aufgeweicht ist. Es regnet aber nicht. Oft werden sie von einem Auto mitgenommen, bis zu dem Pfad. Wir hätten das Auto gehört. Du hast das Fenster eben erst geöffnet, da war die Schule schon lange aus. Ungewohnte Gesprächsthemen haben wir, findest du nicht? Das sind nicht die meinen. Wenn wir Martin nicht erwarteten, würde ich sagen, setzen wir uns in den Wagen und fahren irgendwo hin. Nehmen wir Kontakte auf. Mit Leuten, die über Erträglichkeit nachgedacht haben? In dieser Umgebung wirst du sie kaum finden. Fahren wir in die Schule und sehen nach, wo die Kinder stecken. Oder suchen wir die Leute, die hier nicht vorbeikommen und fragen sie, warum sie hier nicht vorbeikommen. Machen wir Stichproben, wie in der sogenannten Meinungsforschung, und fragen die Leute, ob sie etwas Außergewöhnliches spüren. Dein Übermut ist fehl am Platz. Er kommt vor dem Fall. Stichproben brechen wenig ein. Sensibilitäten, die nicht trainiert sind, reagieren langsam. Das Unerwartete braucht Zeit, um sich bemerkbar zu machen. Und stößt auf Widerstand. Wie bei mir. Wie bei dir. Wer horcht schon in sich hinein nach dem Echo einer minimalen Wahrnehmung? Und wer verdrängt nicht das Geräusch selbst dann noch, wenn er es hört, ohne hinzuhorchen? Die meisten Leute gehen erst zum Arzt, wenn ihnen der Tod schon an der Leber sitzt. Die meisten ersäufen auch nur ihren Trinkertod lieber, als dass sie eine letzte Diät einhalten. Die ihnen ohnehin nichts mehr nützt. Wahrscheinlich haben sie recht. Apropos, möchtest du etwas trinken? Ein Sherry? Oder hast du Angst, dass er dir nicht mehr schmecken könnte? Beides. Machen wir die Probe. Fordern wir die Symptome heraus. Hast du etwas gehört? Nichts Außergewöhnliches. Weshalb machst du Licht? Ich wollte nur feststellen, ob es noch Strom gibt. Und jetzt bist du befriedigt. Befriedigt? Nein, nur weiß ich, dass es noch Strom gibt. Hast du jetzt etwas gehört? Nichts Außergewöhnliches. Und was wäre das Gewöhnliche gewesen? Gut, auch nichts. Ich muss mich wohl darauf einstellen, dass du jedes Wort wägst. Ich habe nichts gehört als die Stille, wie du sie ja selbst festgestellt hast. Was sollte ich gehört haben? Was hast du gehört? Vielleicht war es nichts. Ich werde jetzt ernsthaft versuchen, mich an dich anzugleichen. Schon aus Gründen der Selbsterhaltung. Selbsterhaltung? Daran hast du selten gedacht. Ja, und wenn ja, dann nur deinetwegen. Ich weiß es, hat mich belastet. Hat es sich gelohnt, meinetwegen zu leben? Zu zweit war es erträglich. Und jetzt wird es zu zweit unerträglich. Ich fürchte ja. Aber ich will mich, solange es geht, alledem verschließen, was du nicht miterlebst. Das kannst du nicht. Wahrscheinlich hast du recht, ich kann es nicht mehr. Was hast du also gehört? Es war, als fiele etwas vom Himmel. Es zog am Fenster vorbei, ziemlich nah, mit einer Art Flattern. Es fällt dauernd etwas vom Dach, aus diesen elenden Schwalbennestern. Wir sollten sie endlich entfernen lassen. Die Schwalben sind fort. Die Nester sind verlassen. Na, deshalb faulen sie und fallen herab. Das Zeug hängt schon von der Dachrinne herunter. Übrigens sollten wir uns überlegen, wohin wir mit Martin zum Essen gehen. Pietro hat Dienstags geschlossen, außerdem isst man auch dort nicht mehr sehr gut. Es ist natürlich nicht leicht, für Martin ein selbstgekochtes Essen zu ersetzen. Für uns auch nicht. Nein, ich muss sagen, dass ich mich auf die Pastete selbst gefreut habe. Bist du zum Fenster gegangen, um mir das zu sagen? Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich genau, meine Liebe. Dein Ablenkungsmanöver ist sehr gut gemeint, ohne Zweifel. Nur kannst du bei mir mit dem Erfolg nicht rechnen. Ich habe etwas fallen gehört. Und ich sehe dir an, dass du es inzwischen gesehen hast. Gut, ich leugne es nicht, ich habe es gesehen. Und was ist es? Ein toter Vogel. Würdest du auch das noch als das Gewöhnliche bezeichnen? Ich gebe zu, es ist das Seltene. Ich würde sogar sagen, das allzu Seltene. Das heißt, von jetzt ab wird es vielleicht nicht mehr so selten sein. Wie viele Zufälle müssen zusammenkommen, um dir zu bestätigen, dass es von nun an keine Zufälle mehr gibt? Wahrscheinlich nicht mehr viele. Du hast mich bald so weit. Nicht ich, du bist erst so weit, wenn du mich und meine Ahnungen ausschalten kannst. Was ist es für ein Vogel? Er ist groß und schwarz und sieht aus wie ein Kolkrabe. Kolkraben gibt es hier nicht. Das weißt du, wissen es aber auch die Kolkraben? Wahrscheinlich ist es ein Irrgast. Jetzt sind ja dem Seltenen keine Grenzen mehr gesetzt. Zitierst du mich oder glaubst du es inzwischen selbst? Beides. Bisher jedenfalls gab es Kolkraben hier auch als Irrgäste nicht. Ich dachte, Irrgäste seien Verkünder und Vertreter des Unerwarteten. Natürlich wusste ich nicht, wie weit deine ornithologischen Kenntnisse reichen. Kolkraben fliegen nicht so weit. Wenn sie es täten, wäre es vielleicht noch nicht einmal erstaunlich, dass sie für ihre Verwegenheit büßen, indem sie tot vom Himmel fallen. Du meinst, dadurch erhielte das Seltene eine eingänglichere Erklärung und wir könnten diesen Faktor abstreichen. Nein, es würde sich nur verschieben. Wahrscheinlich handelt es sich um eine gewöhnliche Saatkrähe oder Nebelkrähe. Mir scheint er größer. Warum siehst du ihn dir nicht selbst an? Für mich ist inzwischen jedes Aufstehen ein Entschluss. Außerdem habe ich, wie du weißt, ein Grauen vor toten Vögeln. Sie wirken auf mich immer wie kleine stichelnde Bestandteile einer großen Anklage. Eine Anklage gegen dich? Weil du sie auch lebendig nicht magst. Vögel sind in Wirklichkeit böse. Ihr Gezwitscher ist unerträglich. Und ihr Gesang ist ein Hohn. Ich muss mich wohl an Selbstüberwindung gewöhnen. Wo ist dieses Vieh? Da liegt es. Es handelt sich, soweit ich sehen kann, um eine Nebelkrähe. Seltsam auf dem Rücken. Mit ausgebreiteten Flügeln, wie von einem Schuss getroffen. Den Schuss hätten wir gehört. Und die Wunde gesehen. Nein, der ist aus dem Flug gefallen. und in seiner letzten Bewegung erstarrt, wie Ikarus, der dem tödlichen Strahl zu nahe kam, das Wachs zwischen den Federn geschmolzen. Wolltest du nicht das Pathos abstreifen? Angesichts eines toten Vogels ist es schwierig. Sieh ihn dir doch an. Das Pathos liegt in dem Ding selbst, nicht in meinem Kommentar. Also deine Worte haben es mir immer schwer gemacht, ihren Gegenstand noch unbefangen zu betrachten. Richtig. Ich wollte mich zurückhalten. Sonst sehe ich keine Vögel. Umso besser für dich. Kein Gekreisch, kein Gezwitscher. Natürlich, Vögel stören mich. Aber es verstört mich, wenn etwas Störendes plötzlich aussetzt. Man fragt sich, wo sind die Störer plötzlich verblieben? Warum sind sie verstummt? Es ist wie bei Berlioz, wo der Liebhaber plötzlich aufhorcht, als anstatt zwei Englischhörner nur noch eins erklingt. Er ahnt, dass der Spieler des anderen mit seiner Geliebten durchgebrannt ist. Dein Beispiel wäre nur dann gut gewesen, wenn ihn vorher die beiden Englischhörner gestört hätten. Sie haben ihn aber eingelullt. Sie haben einen falschen Frieden vorgetäuscht. Wie die Vögel. Jetzt fallen also schon die Vögel tot vom Himmel. Ein Vogel ist tot vom Himmel gefallen. Ein exemplarisches Zeichen. Irgendwie müssen Vögel ja verenden. Du gedenkst also, deine Beruhigungstaktik fortzusetzen? Ich habe mich schon oft gewundert, dass man beinahe nie einen toten Vogel sieht. Sie verenden nicht im Flug. Menschen fallen ja auch selten auf der Straße tot um. Oft. Darüber werden wir jetzt nicht streiten. Und Fische verenden ja auch nicht im Versteck, sondern in Schwärmen, wahrscheinlich beim Schwimmen. Richtig. Und warum? Weil sie plötzlich in verseuchte Gewässer hinüberziehen. Das Ende des Endes stelle ich mir so vor, dass tausender Schwärme großer, schwarzer Vögel vom Himmel fallen. Ein apokalyptisches Ende. Zumal dann natürlich die unerwarteten Endeffekte noch dazukommen. Wo heißt es, so endet die Welt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern? Bei Eliot. Nicht schlecht, finde ich. Nur glaube ich weder an den Knall noch an das Wimmern. Du stellst dir das Ende also völlig lautlos vor? Eben nicht. Das ist ja eben der Richardson-Effekt. Richardson meint, das Überschreiten der letzten Grenze kündige sich in einem sehr hohen Ton an. Entschuldige bitte, aber das klingt nun wirklich nach etwas, was man im Wartezimmer eines Zahnarztes liest. Da habe ich es auch gelesen. Aber klingen denn nicht alle Prognosen so? Das Wort Futurologie klingt doch nach einem Kreuzworträtselblatt. Nur leider bedeutet das nicht, dass die Vorhersagen nicht eintreffen. Binsenwahrheiten sind die hartnäckigsten Wahrheiten. Keiner will sie hören, weil sie so wahr sind. Über den Richardson-Effekt habe ich allerdings später bei Ebbinghaus nachgelesen. Und durch was wird der Ton erzeugt? Durch die Verseuchung der Zone zwischen Atmosphäre und Stratosphäre durch anorganische Schadstoffe. Die Schallwellen des Lärms auf der Erde und in der Luft werden nicht mehr absorbiert, sondern in einem einzigen, allerdings sehr hohen Ton auf die Erde reflektiert. Und das hältst du für möglich? Möglich ist inzwischen alles. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, aber das macht es nicht minder trivial. Alle Voraussagen sind Wartezimmerlektüre. Nur von unterschiedlicher Wichtigkeit. Bei der einen Prognose handelt es sich immerhin um unser Schicksal. Sogar um unser Ende. Da liegt es eben, das leidige Pathos. Denn wie wir dieses Ende erleben, das ist nicht trivial, sondern, verzeihen, tragisch. Wie es aber für uns präpariert wird, wie man es uns beibringt, das ist Zahnarzt-Wartezimmer. Der Wortlaut ist nur ein banaler Abklatsch des Geschehens, das Eintrichtern. Aber darüber musst du mit Martin sprechen. Vermutlich denkt er anders. Er sollte übrigens längst hier sein. Ich weiß nicht, wann er im Institut Schluss macht. Und von dort bis hierher sind es immerhin über 90 Kilometer. Das ist zwar richtig, nur entgeht mir die Logik deiner Feststellung. Schließlich trifft ihn die Entfernung nicht immer wieder wie eine Überraschung, sondern sie sollte in den Zeitplan eines kühlen Rechners einkalkuliert sein. Seien wir also froh, dass die Pastete nicht im Backrohr ist und verbrennt. Ein Hund. Ein Lebenszeichen. Aber du wirst mir zugestehen, kein seltenes. Das nicht. Nur wirkt es in dieser absoluten Stille wie ein beunruhigendes Signal, findest du nicht? Es muss bei einem der unteren Höfe sein. Vielleicht kommen jetzt die Durante-Kinder vorbei. Der Hund kennt sie. Bellt er sonst, wenn sie vorbeikommen? Ich weiß nicht. Ich registriere nicht jedes Hundebellen. Außerdem hätte die Schule längst aus sein müssen. Wie viel Uhr ist es? 20 nach 1. Vielleicht fährt jetzt Martin vorbei. Dann würden die Hunde der näheren Höfe zu bellen beginnen und wir würden das Auto kommen hören. Aber ich höre nichts. Ich auch nicht. Ob er überhaupt noch kommt? Erwartest du von mir eine Antwort? Nein, die Frage war rhetorisch. Wie wohl von nun an viele Fragen. Dennoch eine echte Frage, fühlst du dich auch so müde? Ja, die mittägliche Krise. Verzeih, dass ich immer noch so unvollkommen reagiere, aber ich darf dich daran erinnern, dass dieser Zustand vor dem Essen bei uns beiden häufig ist. Du selbst hast es Hungermüdigkeit genannt. Nur habe ich keinen Hunger. Das ist selten. Dass ich keinen habe, ist dagegen häufig. Gut, das gleicht einander aus, streichen wir es ab. Ich hätte allerdings sonst noch gesagt, dass es eine besondere Art der Müdigkeit ist, eine Art Erstarrung. Streichen wir zunächst auch noch ab, was du gesagt hättest und belassen wir es bei dem, was du sagst. Es ist weniger verwirrend. Meine Liebe, versuch einmal, die Ursache deiner Gereiztheit zu deuten. Du brauchst mir das Resultat nicht mitzuteilen. Oh, dann hast du aber nichts davon. Dann trinken wir jetzt einen Sherry und warten. Trinken und warten. Das erlaubt uns immerhin unsere schwindende Freiheit noch. Aber was war das für eine Freiheit? Die Muße, an alles in der Welt denken zu können, war in Wirklichkeit der Zwang, an alles in der Welt denken zu müssen. Machtlos zu warten und alles kommen sehen. Recht haben ist etwas Lächerliches. Ich habe es nie gewollt. Aber was sollte ich dagegen tun? Rhetorische Frage, keine Antwort. Da hatte Martin es besser. Hatte? Ja, hatte. Jetzt ist es ihm perfekt am Platze. Er hatte es besser. Einer wie er war nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Für seinesgleichen war die Wirklichkeit, Messung, Registration, das Experiment und seine Deutung. Er selbst steckte nicht im Geschehen. Er war bei der Sache, nicht bei sich. Er konnte sich selbst vergessen. Dass er dabei die Zukunft der Erde verspielt hat, rächt sich jetzt. Du bist einseitig und ungerecht. Es gab Wissenschaftler, die vor den Resultaten ihrer Forschung gewarnt haben, und zwar sehr deutlich. 12 Untertausend. Sie haben den Ablass bezahlt und weitergesündigt, wie Kinder, die einen Brand legen und dann den Erwachsenen zurufen, Achtung, es geht los. Unsinn. Sie haben den Brand nicht gelegt. Sie haben nur darauf hingewiesen, dass Ihre Errungenschaft bei falscher Benutzung feuergefährlich ist. Und haben sich auf die richtige Benutzung verlassen. Sie haben den Fehler gemacht, mit der Vernunft und der Moral aller Beteiligten zu rechnen. Und was hätten Sie tun sollen? Ich weiß es auch nicht. Du hast wohl recht, es finden sich sofort andere, die weitermachen. Blind gegenüber dem Schaden, den sie anrichten, lassen wir das. Das Sherry schmeckt nicht. Ich muss dir leider recht geben. So ungern du es tust. Natürlich tue ich es ungern. Erstens trinke ich lieber Sherry, der schmeckt. Zweitens erscheint mir das Überschreiten der Spürbarkeitsgrenze anhand eines Getränkes ein wenig prosaisch. Dafür aber auch weniger pathetisch. Zugegeben. Immerhin, du siehst, ich beginne dich einzuholen. Ich hätte sonst begonnen, mich einsam zu fühlen. Hast du das nicht oft in meiner Gegenwart getan? Doch. Aber es war anders. In normalen Zeiten lebte man sich vielleicht für eine Stunde auseinander, kam dann wieder zusammen und einigte sich über die Schuld an dieser Stunde. Aber jetzt, am Ende, ist es anders. Das Unvorhergesehene kann den einen fortschwemmen, während der andere noch nicht erfasst ist. Jedenfalls scheint es mich zu erfassen. Schwemmt es dich schon fort? Ich kämpfe noch. Und du? Spürst du schon etwas anderes als den schlechten Sherry auf der Zunge? Die Müdigkeit. Du hast recht, sie ist anders als sonst. Als wenn die Luft Schwere hätte und auf dir lastete, eine Art quellender Druck von oben? Jetzt findest du die Worte, die du vorhin noch nicht hattest. Aber ich kann nicht gleichzeitig mein Gefühl verarbeiten und deinen Wortschatz prüfen. Mein Zustand ist für mich auf schlimme Weise neu. Aber nicht unerwartet. Ich weiß nicht. Ich schlage vor, dass du die Wahrnehmung der nächsten Stufe für dich behältst und darauf wartest, dass ihre Quelle mich erreicht. Ich sage es dir dann in meinen Worten. Verzeih, ich wusste nicht, dass du schon so aufgerührt bist, so tief im Geschehen. Du scheinst jetzt zu springen, wo ich zuerst geschlichen bin. Es ist, als ob mir Hören und Sehen vergeht. Nicht plötzlich. Ich bin erst am Anfang. Entspannen wir uns. Sitzen wir uns hier gegenüber bei unserem ungenießbaren Sherry und versuchen, Fassung zu bewahren. Leicht wird's nicht sein. Denn wir werden einander beobachten müssen, ob wir wollen oder nicht. Wir können gar nicht anders. Niemals warst du so deutlich, als wenn du mir etwas verheimlicht hast. Ich erinnere mich auch nicht, dir etwas verheimlicht zu haben. Bis heute Morgen. Du meinst die tote Telefonleitung? Nicht nur das. Sieh einmal aus dem Fenster. Sieh nach links. Dort hinten am Wiesenrand. Ein zweiter toter Vogel. Es war der erste. Er lag schon heute früh da, als ich Rigamonti anrufen wollte, um die Bestellung aufzugeben. Als die Leitung tot war. Eines dieser beiden Geschehen hätte ich dir noch gesagt. Aber sie trafen zusammen. Deshalb habe ich sie dir beide verheimlicht. Hast du es mir angesehen? Nein. Ich habe es dir nicht angesehen. Ich bin besiegt. Aber darauf soll es jetzt nicht mehr ankommen. Was wollen die Hunde? Ich weiß keine Antwort. Es kommt kein Auto. Eben, deshalb. Wie viel Uhr ist es? 2:30. Jetzt kommt Martin nicht mehr. Nein. Vielleicht hat er seinen Wagen am Straßenrand geparkt. Zu müde, um weiterzufahren. Vielleicht ist die Straße von Schwärmen großer, schwarzer, toter Vögel blockiert. Oder sie fallen klatschend auf den fahrenden Wagen herab. Vielleicht ist auch sein Wagen nicht mehr angesprungen. Oder der Motor ist beim Fahren gestorben. Da sitzt denn Martin in seinem Auto, frustriert, den Geschmack unserer Pastete auf der Zunge. Wohl eben, wenn er nichts anderes spürt. Oder er versucht, die nächste Telefonzelle zu erreichen. Um festzustellen, dass er uns telefonisch nicht mehr erreichen kann. Wahrscheinlich ist die Leitung an seiner Seite so tot wie an der unseren. Wahrscheinlich. Oder er hört schon Richardsons Ton. Nein, das wohl kaum. Wurde die Theorie eigentlich akzeptiert? Jedenfalls von Ebbinghaus, der sie ausführlich kommentiert und bestätigt. Und von Rogers auch, sofern ich richtig verstanden habe. Hast du den auch beim Zahnarzt gelesen? Nein, das hat mir Martin gesagt. Wann hast du denn mit Martin darüber gesprochen? Das weiß ich nun wirklich nicht mehr. Jedenfalls nach dem Besuch beim Zahnarzt. Also dieser Zahnarztbesuch muss eine Zäsur in deinem Leben gewesen sein. Weniger das Einsetzen des Stiftzahns als der Aufenthalt im Wartezimmer. Ich musste dabei übrigens an Büchner denken, der sich überlegt hat, ob er sich lieber einen schmerzenden Zahn ziehen lassen oder sich eine Kugel durch den Kopf jagen sollte. Die Kugel sagt, er sei jedenfalls weniger schmerzhaft. Und warum hat er es nicht getan? Das weiß ich nicht. Warum tut man es dann schließlich doch nicht? Manche haben es getan. In der Tat, heute würde die Antwort schwerer fallen. Und die Tat wahrscheinlich leichter. Sprichst du von Büchner oder von dir? Von Büchner, ich wäre zu feige. Vielleicht wäre Büchner auch zu feige. Vielleicht. Vielleicht. Sollten wir ein anderes Getränk versuchen? Wenn du aufstehst, gern. Whisky? Ja. Den Kommentar auf den ersten Schluck überlasse ich unserer Vereinbarung gemäß dir. Wie steht eigentlich Martin zu der Theorie des Richardson-Effektes? Er hält sie für wahrscheinlich. Nur meint er, dass der Ton für das menschliche Ohr nicht hörbar sei. Umso besser. Wenn ihn nur die Kriechtiere oder die Lurche hören, dann brauchen wir ihn ja nicht zu befürchten. Den Ton nicht, aber die Ursache. Vielleicht schwingt er bereits seit einiger Zeit und wir sitzen hier und hören ihn nicht. Wir sollten die Lurche fragen. Lurche hören überhaupt nichts. Woher weißt du das? Sie haben keine Ohren. Martin meint, dass diese Frequenzen von niederen Säugetieren gehört werden. Von Katzen, Hunden, Wölfen. Sind das niedere Säugetiere? Mhm. Von Menschen jedenfalls nicht. Woher sollte man das wissen? Es ist ja noch nicht einmal sicher, ob der Ton überhaupt eintrifft. Und wenn wir ihn hörten? Du hörst ihn doch nicht etwa? Nein. Du würdest ihn vor mir hören. Was würdest du dann tun? Vermutlich mir zunächst einmal die Ohren zustopfen. Ach, der Whisky schmeckt nicht mehr. Nein. Aber wir haben es ja auch nicht anders erwartet. Was denkst du? Ich habe mich gefragt, ob du ein neues Symptom registrierst. Sehe ich so aus? Ja. Nach unserem Übereinkommen muss ich dich leider in der Ungewissheit belassen. Bedeutet aber deine Frage, dass du etwas registrierst? Nichts Neues. Vielleicht das Alte ein wenig stärker. Wind. Ein Lebenszeichen der Natur. Normales gibt es jetzt nicht mehr. Jede Regung trägt etwas Unbekanntes mit sich und jede Stille auch. Die Hunde. Aber kein Auto. Kein Martin. Martins Bedeutung für uns scheint zu wachsen. Wie lange haben wir ihn nicht mehr gesehen? Du müsstest es wissen. Wann warst du zum letzten Mal beim Zahnarzt? Darüber pflege ich nicht Buch zu führen. Das ist sicher ein halbes Jahr her. Seitdem hat er unser zunehmendes Verderben registriert, ohne uns Zwischenresultate mitzuteilen. Vielleicht hat er sich angesagt, um uns vor dem zu warnen, was wir soeben erfahren. Bei getrüffelter Pastete und einer Flasche Sangiovese. Warum nicht? Früher hat man ja auch beim Leichenschmaus gut gegessen. Lass uns den Wind positiv betrachten. Nichts lieber als das. Aber weshalb? Falls eine Dunstglocke über unserer Region steht, lässt er sie zerstieben. Wie findest du diese Möglichkeit? Als Möglichkeit natürlich gut, als These mittelmäßig. Mit Optimismus hättest du beginnen sollen, bevor ich die Spürbarkeitsgrenze erreicht hatte. Jetzt wäre er nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein, der sich immer stärker erhitzt. Ich wollte dich nur herausfordern. Und? Habe ich richtig reagiert? Was ist richtig, was ist falsch? Wenn du gerne in den Offenbarungen Johannes schwelgst, wäre das, was jetzt eintrifft, völlig in Ordnung. Die Strafe für uns alle. Bitte hör auf. Du siehst aus, als spürtest du etwas Neues. Nur bist du noch im Zweifel, ob du es mir mitteilen sollst oder nicht. Raten. Spürst du nichts? Spielen wir das Spiel noch oder nicht? Nein. Was spürst du also? Außer der Erstarrung, dem schlechten Whisky, der toten Telefonleitung, den toten Vögeln, dem Wind und dem Hundegebell und das Martin ausbleibt? Wahrscheinlich nichts. Es ist nichts. Soll ich dir sagen, was du spürst? Nein. Einen Geruch seltsamer Art. Nicht Metallen, das wäre banal. Auch nicht etwas schweflich, das wäre wieder zu literarisch. Die Wolke voll Gestank, in der Mephisto auftritt. Herrliche Zeiten waren das. Als man sich aus der Skala der Gerüche etwas aussuchen konnte, das schön ekelhaft war. Es wäre gar nicht übel, wenn wir dieses Geschehen an solcherlei Beispielen aufhängen könnten. Blitz und Donner kündigt den Auftritt des Überirdischen an. Das Irdische bot keine Schrecknisse, aber leider versagen jetzt die Gleichnisse. Wenn es nur das Einzige bliebe, was versagt. Was mag der Wind jetzt aufwirbeln? Oder herantragen? Nichts. Jedenfalls nichts Sichtbares. Diese beiden Raben doch... Schau sie nicht an. Im Übrigen sind es ja Krähen. Jedenfalls sind es nicht Wotans Raben. Flieht heim, ihr Raben. Denn der Götterende dämmert nun auf. Pathos. Richard Wagner. Doppeltes Pathos. Und was fällt dir zu diesem Geruch ein? Du spürst ihn also. Spüren? Er haftet an mir wie eine klebrige Paste. Du hast deinen Wind falsch gedeutet. Nichts lässt er zerstieben, im Gegenteil, er trägt das Furchtbare heran. Ich werde mich von jetzt ab mit meinen Deutungen zurückhalten. Ich will versuchen, meinen Kommentar einzuschränken. Stichworte genügen und wenn wir Glück haben, sitzen wir hier noch lange. Zwar todmüde, mit einem Glas Schalen Whisky in der Hand, ohne Telefon, aber immerhin, wir sitzen und atmen. Wenn auch nicht mehr gern. Und warten auf Steigerungen. Und auf Martin. Den hatte ich bereits vergessen. Ich habe beschlossen, ihn zu erwarten. Als letzten Anhaltspunkt. Zur Orientierung. Gut, warten wir auf Martin bis 2 Uhr. Dann fahren wir weg, um irgendeinen Kontakt aufzunehmen. Wo? Wo er sich eben bietet. Ich fürchte, der Wagen geht nicht mehr. Der Motor springt nicht mehr an. Das Technische versagt und wir versagen auch. Spielen wir jetzt mit vertauschten Rollen? Ich spiele nicht. Eben hast du noch Martin erwartet. Wenn sein Wagen fährt, fährt er unserer auch. Bitte nimm mich nicht mehr beim Wort. Wieder etwas Neues. Das hätte ich zuletzt erwartet. Vielleicht ist es jetzt zuletzt. Was hat es zu bedeuten? Es klingt wie ein Kommentar von unzuständiger Seite, ein Signal der Machtlosigkeit. Vielleicht eine Aufforderung zum Gebet. Wohl denen, die glauben, dass es hilft. Für sie ist es vielleicht ein willkommener Programmpunkt, während wir mit unserer Zeit nichts mehr anzufangen wissen. Ich werde jetzt Energie sammeln und durch das Haus gehen, um zu prüfen. Zum Beispiel die Wasserhähne aufdrehen, um festzustellen, ob das Wasser noch läuft. Das ist sinnlos, solange du nicht feststellen kannst, was es enthält. Wir wissen ja auch nicht, was die Luft enthält, die wir atmen. Man sagt, die wirklich tödlichen Gase rieche man gar nicht. Vielleicht ist jeder Gestank an sich harmlos und zermürbt uns lediglich durch seine Penetranz. Und irgendwo entströmt das tödliche Gas, das wir nicht riechen. So wie Richardsons Ton, den wir nicht hören. Hast du Angst? Natürlich. Du etwa nicht? Weiß Gott. Ein neues Element. Ich höre es bereits seit einiger Zeit. Und du wartest auf meinen Kommentar? Ja, ich habe mich gewundert, dass du es nicht hörst. Du dachtest, ich höre es nicht? Es ist einer der Hunde, die vorhin nur gebellt haben. Ohne Zweifel. Weiter? Seine Erregung hat sich offensichtlich gesteigert. Vielleicht mit gutem Grund, nicht wahr? Nur wo bleiben die anderen Hunde? Offensichtlich liegt auch bei Tieren der Spürbarkeitsgrad verschieden. Ja, jetzt wäre vielleicht die Zeit für zoologische Erkenntnisse. Leider ist es zu spät. Wo die Gefahr wächst, dort wächst zwar nicht das Rettende auch, aber es wächst die Erklärbarkeit der Gefahren. Wächst auch der Wunsch, sie noch zu erklären? Nein, das nicht. Gefahren, das ist wohl auch nicht das rechte Wort. Ich meine, den Hereinbruch. Auch das ist das falsche Wort. Es ist ja nicht über uns hereingebrochen. Gestehen wir uns ein, dass auch wir die kleinsten Warnungen verstanden haben, nur um sie in den Wind zu schlagen. Wir haben gesagt, was jeder sagte, nämlich, warum sollen wir uns irgendetwas versagen, da alle anderen in den Tag hineinleben, als bereite sich nichts Furchtbares vor. Immerhin eines, wir haben keine Kinder. Diese Schuld trifft uns nicht. Wollen wir uns jetzt daran aufrichten? Ich spreche nicht vom Aufrichten. Aber wir müssen jetzt nicht an einen Sohn denken, der irgendwo weit von hier studiert und nun plötzlich erfährt, was wir erfahren, oder an eine Tochter, die gerade selbst ihr erstes Kind erwartet. Mir genügt schon der Gedanke an andere Leute, Kinder. Die Kinder von Durantis sind nicht vorbeigekommen. Wo mögen sie jetzt sein? Und wo immer sie sind, was geht jetzt in ihnen vor? Spüren sie schon etwas? Und wenn ja, was haben sie noch vor sich? Fragen sich eigentlich Eltern, bevor sie Kinder zeugen, wie die Zukunft dieser Kinder aussehen mag? Dann musst du die Eltern fragen. Ich habe es oft tun wollen. Aber habe es dann nicht getan, denn es war ja immer schon zu spät. Die Kinder waren nun einmal da. Und die Eltern hätten natürlich auch gesagt, so schlimm wird es ja nicht gleich werden. Und hätten auf die unbewohnten Regionen der Welt hingewiesen, als lägen dort die Paradiese der Zukunft. Hoffnung, ein tückisches Prinzip. Ruchlos, hätte Schopenhauer gesagt. Manchmal hat sie ihre Krisen und zeigt ihre Schattenseiten. Dann kommt das auf, was man gemeinhin echte Besorgnis nennt. Echte Besorgnis. Wohl im Gegensatz zur unechten. Da wurde vor Auswirkungen gewarnt, weil man versäumt hatte, vor den Ursachen zu warnen. Umweltschutz, so nannte man das System, das den Dreck der ganzen Welt von der Umwelt fernhalten sollte und in die Umwelt des Nächsten ableitete. Oder eben in jene Gebiete, in denen sich dann die nächste Generation tummeln soll. All das hättest du vorher sagen sollen. Das haben wahrhaftig viele gesagt. Aber es hat doch niemand zugehört. sollten Sie ausgerechnet mir zuhören. Du hättest es eben nicht mit Pathos sagen sollen, sondern in den Worten der Umwelt. Es tut mir leid, ich beherrsche diese Wartezimmerworte nicht. Diese Sprache zwischen Wissenschaft und Gärtnerverein. Ich hatte nur meine Worte. An denen bin ich denn auch gescheitert. Selbst dir war ich zu pathetisch. Wer sollte mich schließlich ernst nehmen? Ich konnte mich ja selbst nicht ernst nehmen. Ich hatte immer dieses Scheitern vor Augen. Was verschweigst du mir jetzt? Nichts. Ich denke darüber nach, was du gesagt hast. Ich kann natürlich nicht kontrollieren, ob das wahr ist. Aber wir sollten jetzt nicht beginnen, uns gegenseitig zu schonen. Haben wir es je getan? Oft. Aber nicht zum Schaden des anderen. Jedenfalls nicht absichtlich, glaube ich. Aber das wollen wir nicht erörtern. Bleiben wir bei der Gegenwart. Wie ist das mit Martin? Erwarten wir ihn noch oder nicht mehr? Meinst du tief unten in unserem Bewusstsein? Oder im Wunsch nach gegenseitiger Erleichterung? Siehst du, das meine ich mit schonen. Aber die Antwort war erschöpfend. Was bleibt uns jetzt? Richten wir uns in diesem Stadium ein, so gut es geht. Wir sind dem Ende näher, die Anzeichen häufen sich. Das bedeutet zwar, dass es nicht besser wird, aber es bedeutet nicht, dass wir dem Ende zurasen. Das nicht. Dennoch von Einrichten kann nicht mehr die Rede sein. Der Prozess schreitet fort, er geht, verzeih das Wort, exponentiell vor sich. Wartezimmer? Mathematikersprache. Aber es kommt auf das Gleiche heraus. Betrachte den Vorgang wie eine langsam sinkende Temperatur. Wenn sie den Nullpunkt erreicht, sinkt sie zwar nicht schneller als zuvor, nur eben genau an diesem Punkt geschieht etwas, nämlich das Wasser gefriert. Davon weiß die Temperatur aber nichts. Sie ist wertfrei wie die Wissenschaft. Nur eben hat sie für uns einen Stillstand bewirkt. Wir haben eine Grenze überschritten und sinken dem Punkt entgegen, an dem alles erlischt. Wo und wann das geschieht, wissen wir nicht. Vielleicht jetzt und hier. Vielleicht trägt der Wind hier tödliche Abgase heran. Vielleicht aber auch nicht. Es geschieht nicht überall das Gleiche. In einer Klinik in Vancouver oder in Tiflis wird vielleicht in diesem Augenblick genau das Kind geboren, durch das die Erdbevölkerung überzählig wird. Woanders erreicht die Schallintensität das Unerträgliche und trifft irgendeinen Passanten tödlich durch das Trommelfell. Aber es ist alles ein Geschehen, nämlich das Ende. Du sagst nichts? Ich nehme an, du denkst darüber nach, was ich gesagt habe. Oder wartest du darauf, dass ich etwas bestätige, was du seit einigen Sekunden spürst? Mich beschäftigt das neugeborene Kind in Vancouver oder in Tiflis. Seit ich das gesagt habe, sind es schon 50. 50 Atmer zu viel. Hör auf. Bekommst du Atemnot? Geht dir der Sauerstoff aus? Gleich werden es 100 Kinder sein. Für die immerhin einige Leute sterben. Gewiss, aber die Ziffer ist kein Viertel der Anzahl von Neugeborenen. Und auch diese Differenz potenziert sich. Aber lass uns nicht davon sprechen, sondern von unserer Erfahrung. Wir wollen uns beherrschen und registrieren, was wir jetzt und hier physisch spüren. Wir sollten unser Schicksal bewusst erleben. Bis zuletzt. Nur so behalten wir unsere Würde und können bestehen. Vor wem? Vor uns selbst. Haben wir eigentlich noch Strom? Nein, aber auch das war zu erwarten. Wir werden uns also zu beherrschen wissen. Darin unterscheiden wir uns von den armen Hunden. Sie wissen nicht, wie ihnen geschieht. Die Glocken läuten nicht mehr. Die Kirche ist verstummt. Sie hat ihr Sprüchlein gesagt, ihren Segen gegeben. Kein weiterer Vogel ist vom Himmel gefallen, jedenfalls nicht hier. Die Natur reagiert noch nicht sichtbar, wenigstens nicht sichtbar für uns. Vielleicht sehen die Würmer und die Schlangen es anders. Ich weiß natürlich nicht, was die ersten Anzeichen sein werden, wenn die Natur reagiert. Vielleicht fallen die Blätter von den Bäumen. Das geschieht bereits in bestimmten Ballungszonen. Verzeiht, das Wort ist, wie du dir vorstellen kannst, nicht von mir. Vorige Woche zum Beispiel in der Gegend von Sao Paulo. Dort ist es Frühling. Die Blätter wurden innerhalb weniger Minuten grau und verdorrten an den Bäumen. Aber das ist nichts Neues. Noch nicht einmal Wartezimmer, sondern Friseursalon. Wie viel Uhr ist es? Bald 2. Hören wir also auf, Martin zu erwarten? In Wirklichkeit hatte ich schon längst aufgehört. Natürlich. In Wirklichkeit sind wir wohl schon um einiges weiter, als wir uns eingestanden haben. Allerdings. Du findest es also auch? Seit einiger Zeit bereits. Warum hast du es nicht gesagt? Ich hatte darauf gewartet, dass du es sagst. Sind wir schon wieder bei unserem Spiel? Ich nicht. Ich verdränge nur. Und hoffst dabei, dass ich es nicht erwähne? Was? Was wir hören. Wir? Du meinst doch nicht den Ton. Nein, aber ich meine die Hunde, die ihn hören. Das Geheul. Wäre kein anderer Grund möglich? Für uns oder für die Hunde? Wie lange wirst du noch zu Scherzen aufgelegt sein? Ich hoffe lange. Also nochmals. Gäbe es einen anderen Grund für das Heulen der Hunde? Wenn sie nicht alle gleichzeitig von ihren Herren geschlagen werden, nicht. Richardson hat recht. Wenn man es bedenkt, eigentlich eine geniale Berechnung. Für den Nobelpreis ist es allerdings zu spät. Was tun wir jetzt? Eine gute Frage. Was hätten wir sonst getan? Zu Mittag gegessen. Richtig. Oder in der Küche gestanden und gekocht. Das klingt, als liege es tief in der Vergangenheit. Und doch werden wir es wohl oder übel zu tun haben. Innerhalb der gebotenen Grenzen. Ohne Strom. Und wenn unser Zustand es uns gestattet. Nur werden wir noch hungrig sein? Und wenn ja, wie wird uns das Essen schmecken? Was enthält es? Darauf kam es in den letzten Jahren ohnehin nicht mehr an. Das langsam wirkende Gift schmeckt man nicht. Wartezimmer. Ist etwas geschehen? Still. Es geschieht noch. Hörst du etwas? Nichts. Außer den Hunden. Willst du etwa sagen, dass du den Ton hörst? Von Wollen? Kann kaum die Rede sein. Verzeih die banale Frage. Bist du sicher, dass du es dir nicht einbildest? Sicher bin ich nicht. Obgleich meine Einbildungskraft eigentlich niemals akustisch funktioniert hat. Dennoch. Du sagtest doch selbst, dass Menschen den Ton nicht hören. Das war Martins Vermutung. Ich muss wohl etwas von einem niederen Säugetier haben. Vielleicht habe ich auch zu den Auserwählten gehört, die der Schöpfung ein wenig näher sind als andere. Leider sind sie auch der Erschöpfung näher. Ist es sehr schlimm? Es fluktuiert. Jetzt ist es wieder vorbei. Im Augenblick höre ich nichts. Vielleicht hast du den Ton in dir selbst gehört. Ja, lassen wir es dabei. Mach du den Advocatus Angeli. Im Augenblick ist es wirklich das Beste für dich. Vielleicht war es nur eine momentane Störung. Entweder in mir oder außer mir. Wie war er denn, der Ton? Warum? Hörst du etwas? Ich will nur wissen, was ich zu erwarten habe. Du meinst, vielleicht war es doch keine Einbildung. Vielleicht möchte ich nur wissen, wie ich ihn mir einzubilden habe. Still. Da ist er wieder. Es ist keine Einbildung. Hörst du ihn noch nicht? Nein. Du musst ihn bald hören. Wie ist er? Ich hätte jede Lärmballungszone vorgezogen. Laut? Ich höre noch nichts. Nein, leise. Kaum hörbar, aber widerlich. Sehr hoch. Ein vier gestrichenes G, wenn ich nicht irre. Ein klebriger Ton. Im Charakter wie eine Ocarina. Bleibt die Stärke gleich? Ja, vibriert. Er bringt die Schläfen zum Zittern. Das also ist das Sphärenklang. Wenn er erst stärker wird, werden wir vielleicht alle heulen wie die Hunde. Und schließlich werden wir taub. Aber darauf kommt es dann nicht mehr an. Verzeih, ich sollte mich vielleicht zusammennehmen, um dir die kurze Spanne zu gönnen, die dir bleibt, bis du den Ton hörst. Vielleicht ist es aber auch besser, dich vorzubereiten. Vielleicht wäre es leichter, wenn es ein Akkord wäre, ein Dreiklang. Das Ende erhielt eine gewisse Würde durch eine letzte Harmonie. Immerhin belästigt der Ton nur einen unserer Sinne. Und der Geruch? Er ist nicht besser geworden. Bisher aber auch nicht schlechter. Wir haben uns an ihn gewöhnt. Findest du nicht, dass er etwas Fauliges hat, als schmelze irgendeine undefinierbare Materie? Dabei ist es doch nicht heiß. Bei wie viel Grad schmilzt eigentlich Stein? Jetzt höre ich den Ton. Er ist um eine Nuance stärker geworden. Er ist furchtbar. Ja, er ist ein viergestrichenes G. Leider bringe ich es noch nicht fertig, ihn musikalisch einzuordnen. Es ist schwer, sich an eine Störung zu gewöhnen, wenn sie endgültig ist. Sie ist noch nicht endgültig. Sie wächst. Jetzt hat er wieder aufgehört. Ich höre ihn, aber schwächer. So wie ich ihn gehört habe, als du ihn noch nicht hörtest. Da ist er wieder. Jetzt ist er wieder stärker. Jetzt wird er vielleicht schon von vielen gehört. Bald hören ihn alle. Manche wahrscheinlich erst in ein paar Tagen oder sogar Monaten, aber sie werden ihn hören. Dann werden Kinder geboren mit diesem Ton im Ohr. Wenn ihnen ein paar Jahre Leben gegönnt sind, werden sie vor ihrem Ende erfahren, dass es einmal eine Zeit gab, in der man diesen Ton nicht hörte. Jetzt werden ein paar Kinder ihre Eltern fragen, was dieser Ton wohl zu bedeuten habe. Auf diese Frage möchte ich nicht zu antworten haben. Die meisten Eltern wissen die Antwort nicht. Der eine oder andere mag eine Ahnung haben. Aus dem Wartezimmer oder dem Friseursalon. Diese Kenntnisse reichen aus. Ist schwer erträglich. Schwer erträglich, aber erträglich. Wie lange bleibt es noch so? Dazu kommt die Demütigung. Die wenigstens hören wir nicht. Doch. Das ist es, was wir hören. Wir sind in diesen Schrecken getrieben worden. Behalten wir das bis zuletzt im Auge. Für eine Weltsicht konnte man sich entscheiden. Für eine Partei auch, sogar für Gut und Böse. Ich meine, nach Ermessen dessen, der sich entscheiden wollte. Aber die Entscheidung, dass die Erde nicht bewohnbar bleiben soll, haben andere getroffen. Wir sind nicht gefragt worden. Die Frage hat sich den Schuldigen selbst nicht gestellt. Dazu hat ihr Gehirn nicht ausgereicht. Dafür gehen Sie jetzt mit uns unter. Ein dürftiger Trost. Vielleicht sollten wir uns jetzt etwas in die Ohren stopfen. Dann verstehen wir einander nicht mehr. Doch. Letzten Endes verstehen wir einander, auch ohne zu reden. Verzeih das Pathos. Ich verzeihe alles. Ich meine, dir. Darauf wollte ich hinaus. Hatte ich recht, dass wir jetzt zusammenhalten? Du hattest in allem recht. Wie gern hätte ich in vielem Unrecht gehabt. Es war besser, das Unrecht anderen zu überlassen. Was tun wir jetzt? Falls wir einander noch etwas in Worten mitzuteilen haben, wäre jetzt der Augenblick gekommen. Gibt es noch etwas zu sagen? Lass mich überlegen. Nein. Ich wüsste nichts. Ich auch nicht. Das war in Bayern 2 Biosphärenklänge von Wolfgang Hildesheimer. In dieser Ursendung einer Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk, Radio Bremen und RIAS Berlin sprachen die Frau und den Mann Gisela Zoch und Gerd Westphal. Ton Heinz Sommerfeld, Schnitt Ingrid Bange, Aufnahmeleitung Alexander Malachowski, Regie Dieter Hasselblatt.